Freude! Freude! Freude! Freude! Freude! Freude! Freude! Freude! Freude! Freude! Freude! Freude! Freude! Freude! Freude! Freude! Freude! Freude! Deine Zauber binden wieder, was die Mode springet. Alle Menschen der Lüge, nur ein safter